Der letzte Avatar, der kommen wird, ist Kalki, der des Führers. Zusammen mit seiner Wiederkehr auf die sichtbare Oberfläche des zweiten Hyperborea, mit dem Satya-Yuga, mit Saturn und Rhea, wie es Vergil ankündigte. Von diesen Dingen spricht auch Plutarch zu uns in seinem sonderbaren Buch »Das Gesicht auf der Mondscheibe«. Von Saturno stammt auch der Ausdruck in Sanskrit Satmadi. Das ist die Verzückung des Heiligen, der Zusammenschluss mit Sat, das ursprüngliche Wesen, die Wiederkehr zum Satya-Yuga, zum Gott Saturn, sich in ihm mit dem Archetypus zu verschmelzen, zu verschwinden. Vergessen wir nicht, dass alle arischen Sprachen ihren Ursprung im Sanskrit haben und ewig miteinander verbunden sind, ein gemeines Entstehungszentrum hatten, den hyperboreischen Norden. So das Griechische, das Lateinische und die indogermanischen Sprachen, von denen sie stammen. Dem vedantischen Samadhi, das eine in dem durch den weißen Verrat vermischten Indien und der Eingebung des Demiurg eingeführte Falle ist, muss das tantrische, arische Kaivalya entgegengesetzt werden, das heißt, die absolute Absonderung des Zauberers, die absolute Persönlichkeit, die Unsterblichkeit mit einem Gesicht in Opposition zum Zusammenschluss und der Auflösung. Der entgegengesetzte Devayana zum Pitriyana, Kaivalya, hat mit Kabbala, Kal, zu tun, der germanischen Hyperborea, und auch mit Kalki, dem letzten Avatar des Führers, mit einer zum ersten Satya-Yuga verschiedenen Wiederkehr, mit einem Austritt aus dem ersten Hyperborea zum grünen Strahl. Man kann auch entdecken, dass die jüdisch-christliche Verfälschung der hyperboreischen Weisheit Saturn verändert hat, ihn in Satan, in Sadontan, Feuer des Saturns, in Altdeutsch verwandeln. Satan, der Prinz der Hölle. Auf diese Art, wie derjenigen Luzifers, haben der Morgenstern Wunjelfe auf Araukanisch, Ojehue, der doppelte Abendstern Jepu, den Engel des Bösen und der Rebellion erzeugt und ihn im Eise des Nordpols angekettet. Die mythische Geschichte dazu ist folgende. In einem Sternenkampf als Vorspiel zur Geschichte der Erde hat der Stern Venus oder Luzifer, begleitet von seinen Scharen göttlicher Krieger, der in die demiurgische Schöpfung eingedrungen war und wie ein Komet durch ihren fünften Himmel kreiste, den tiefsten Punkt gesucht, wo er niedergehen könnte, auf der Suche nach seiner Ella, um den Opus Alchimicum seiner Individualisierung und Verwandlung zu erfüllen. Er bleibt zwischen gegensätzlichen Kräften unbeweglich gefangen und während des Kampfes verliert er seine Krone, die Krone des Kometen Venus, die zerstört auf dem Nordpol herabfällt und den Polsprung hervorruft. Aber was da herabgefallen ist, war nur seine Krone. Sein Körper wacht weiter vom Himmelszelt aus. Es ist der Stern Venus. Das alles darf man nicht im Sinne materieller Tatsachen der Sterne und Planeten alleine verstehen, so wie wir es mit den Augen des Fleisches erkennen, sondern im Sinne von Kräften, Energien, vom Gewissen und Geist. Darauf bezogen wir uns, als wir sagten, dass die hyperboreischen Divyas in die Erde treten, durch die Tür der Venus vom grünen Strahl aus. Paradesha. Man könnte auch annehmen, dass das zweite Hyperborea, das Polare, sich nicht auf der physischen Erde befindet, so wie wir sie heute kennen. In der tibetanischen Kosmogonie ist unser Universum eines unter vielen. Das Ganze ist wie eine Zwiebel, sagen sie, und die Universen trennen sich voneinander genauso wie ihre Schichten, von Fläche zu Fläche gehend. In der Mitte befindet sich der Monte Meru. Diese Kosmogonie richtet sich nach der hinduistischen. Die jetzige Erde ist Jambuling in Tibetanisch und Jambudvipa in Sanskrit, der vierte Kontinent, der des Südens. Das soll heißen, Ort oder Gegend, wo die Frucht des Jambu in das Wasser fällt. Sie ist von blauer Farbe und hat die Form einer Birne. Das Gesicht der Bewohner ahmt diese Form nach. Der Kontinent des Nordens ist Uttarakuru. Hierdurch geht man zu den Göttern nach dem Tode durch Uttarayana, der Weg des Nordens, Devayana. Von Norden kommt die geistliche Rasse Kuru. Auch ist Uttarakuru die höchste Weisheit, die durch die göttlichen Dropas nach Tibet gelangte, deren bereits degenerierten Reste die Magie des Bö oder Böen war, vor dem lamaistischen Buddhismus, dessen Sinnbild das hyperboreische Swastika Levogira ist. Es ist möglich, dass sich das zweite Hyperborea in diesem Kontinent des Nordens befunden hat, das für die Indo-Arier und für die iranischen Perser Arya Bayi und Arianem Veyo ist, verlorenes Land unter dem Eis des polaren Nordens, ursprüngliche Heimat. Land des Zarathustra, des Sonnenkönigs Yima und des Ahura Mazda. Auch Asgard, der ursprüngliche Wohnsitz der Asen, befindet sich im Midgard, dem Land der Mitte, des Pols, in Gardariki, dem Pol Agartha, die mythische Stadt des Nordens, Wohnsitz des Vishnu Agarthi für die Tibetaner. Es ist auch das weiße Land der Tolteken, Atzland, Altland, Atlantis, Thule, Tula, Tola, Stadt derjenigen, die den Olmecas in Zentralamerika vorausgingen. Sveta Dvipa, weißes Land des Pols. Vetramanaland oder Huitramanaland, das Amerika der weißen Götter. Der Kontinent des Nordens, Uttarakuru in Sanskrit, die Rasse des Nordens, Kuru, in Tibetanisch Skrami Sniam, ist viereckig und von grüner Farbe. In der tibetanischen Kosmogonie ist jeder Kontinent mit den übrigen durch einen Ätherozean verbunden und, wie wir schon sagten, in der Mitte von allen erscheint der Monte Meru mit Wänden aus Jaspis, Rubinen, Silber und Gold. Ein wahrer Kontinent entspricht einem abgesonderten und verschiedenen Land. So wird das Land des Nordens, wo das zweite Hyperborea gewesen sein mag, untertauchen und umgeben sein von verschiedenen Schichten und Flächen wie die einer Zwiebel, darin verborgen bleibend, während die übrigen Kontinente, die zahlreich wie diese Schichten sind, hart werden und es überziehen. Es wird zur inneren Erde, zur hohlen Erde werden. Eine große Katastrophe hat es zum Verschwinden gebracht. Kein Rest dieses Hyperborea wird man auf der Oberfläche der Erde des Kali-Yuga finden. Nur in Tankas und in den Mandalas des Tibet, wo die Kontinente durch den Äther verbunden sind, durch den Äther der Seele. Wie die Bewohner des polaren Hyperborea waren, ist uns nicht mehr möglich festzustellen. Jedoch ist dort, wo sich Paradesha befand, die höchste Region.